Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Guten Tag, Herr Kudielka. Guten Tag, Frau Schäfer. Da haben wir diesen Ausschnitt also gehört. Da gab es also viele Reibereien zwischen Cézanne und Zola. In dieser Künstlerfreundschaft waren es diese Auseinandersetzungen oder waren es eher die Gemeinsamkeiten, die die beiden bereichert haben? Entscheidend war das gemeinsame Jugenderlebnis in der Provence. Sie haben sich auf dem Collège Bourbon getroffen als Jugendliche. Cézanne war ein Jahr älter als Zola und es war eine sehr tiefe Freundschaft gewesen. Als Zola 58 mit seiner Mutter nach Paris musste, war das eine Phase tiefer Traurigkeit, haben sie sich so richtig wehmütige Briefe geschrieben. Dank dir, schrieb Zola, der du meine zaghaften Schritte auf den Parnasse geleitet hast. Ja? Also es war zunächst einmal auch eine Freundschaft gewesen, die auf voller Gegenseitigkeit beruht hat. Später wird es dann so sein, dass Zola die Führung übernimmt und Cézanne versucht durchzusetzen auch und ihn auch zum Teil eine Zeit lang finanziert hat. Auf das Spätere kommen wir sicher gleich noch. Lassen Sie uns noch mal in der Jugendzeit bleiben, also Aix-en-Provence. Da haben sich die beiden getroffen und war da schon klar, es sind einfach beides Künstlerseelen? Ja, das war sehr früh klar gewesen. Die Kunst und die Natur waren die großen Erlebnisse, die schwärmerischen Erlebnisse, die beide vereint haben und die sie gegen die Sinnlosigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, wie das Jugendliche, pubertierende Jugendliche tun, gekehrt haben. Und dann war das eben 1858, 19. Jahrhundert, als Zola nach Paris gegangen ist. Und dann haben sie eben angefangen, diese Briefe zu schreiben. Ist das dieser Briefwechsel, der uns jetzt einfach erlaubt, diese Freundschaft so gut nachvollziehen zu können? Ja, es ist ein sehr intensiver Briefwechsel. Also die lassen die Briefe nicht lange liegen, sondern antworten sofort in der Regel. Und der Briefwechsel erzählt auch von den Leiden, die beide haben, anfangs, dass sie nicht sofort anerkannt werden. Zola wird dann später schneller anerkannt und wird zu einem großen kritischen Fürsprecher für die neue Plein-Air-Malerei, für die Impressionisten vor allem, und hat trotzdem eigentlich immer die Vorstellung, dass das eigentliche Genie Cézanne ist. Ja? Cézanne, der schwieriger war von seinem Temperament her, der auch manchmal sehr unflätig sein konnte in seinen Aufführungen und der sich sehr schwer getan hat, mehrfach eigentlich die Aufenthalte in Paris abgebrochen hat, dann wieder zurückgekehrt ist. Und Zola, der versucht hat, ihn zu fördern und schließlich aufgegeben hat, ihn zu fördern, weil seine eigenen Interessen an Kunst dann doch sehr abgewichen sind von dem, was Cézanne gemacht hat. Aber Sie sagen, Zola war davon überzeugt, dass Cézanne ein Genie war. Und das hat ja dann natürlich auch sich bewahrheitet. Also heute wissen wir, welches künstlerische Genie Cézanne war. Damals konnten das die Leute noch nicht sehen. Und auch Zola nicht. Zola hat ihn eigentlich im Grunde als ein gescheitertes Genie angesehen. Das ist ja dieses Werk L'Œuvre, das Werk von 1885, in dem Cézanne sich in dem Maler Claude Lantier wiedergespiegelt gesehen hat. Und dieser Maler ist einer, der natürlich mit großem Anspruch, mit einem geradezu absoluten Kunstanspruch, sich nicht durchzusetzen vermag und sich am Ende erhängt. Und das war auch das Ende der Freundschaft mit Zola. Danach schreibt im April 1886 Cézanne einen Brief ganz kühl, nachdem Zola dieses Werk zugeschickt hat. Cézanne hat sich sofort erkannt und war selber in eine Krise geraten und konnte eigentlich mit diesem Vertrauensbruch, wie er das angesehen hat, von Zola nicht mehr sehr viel anfangen. Aber Zola hat Cézanne dieses Buch geschickt. Ja. Insofern kann man davon ausgehen, dass er vielleicht das entweder nicht so gemeint hat oder sich dessen nicht bewusst war, dass er seinen Freund damit beleidigt. Ja, Cézanne war ein sehr empfindlicher Mensch gewesen, der sehr, sehr überreagiert hat eigentlich auf Dinge, die ihm als Misshelligkeiten entgegenkamen. Und ganz sicher hat Zola nichts anderes getan in diesem Werk, als diese erste Pariser Zeit mit den Impressionisten, als Zola vor allem als Kunstkritiker auch hervorgetreten ist, zu rekapitulieren, und hat nicht nur Cézanne da drin in der Hauptfigur des Malers dargestellt, sondern auch Manet und Monet und andere. Er hat Charaktere vermischt, aber im Ganzen eigentlich in der Erzählung einer gescheiterten großen Künstlerexistenz hat er schon Cézanne gemeint, und Cézanne hat das auch ganz gut begriffen, dass das so gemeint war. Aber während die Freundschaft noch eine Freundschaft war, war es auch schon immer Zola, der den Ton angegeben hat. Ja, ganz sicher. Zola war derjenige, der auch ambitionierter war, der schon als Jugendlicher damals am Collège Bourbon davon überzeugt war, dass er eines Tages ein großer Schriftsteller sein wird, während Cézanne ständig eigentlich das Gefühl, mit dem Gefühl gelebt hat, das Gefühl eigentlich gehabt hat, ein Künstler zu sein, der nicht zu Ende kommt, der nicht fertig wird mit dem, was er zu realisieren versucht. Und da war Zola ein ganz anderes Temperament gewesen. Es sind ja beides wirklich unglaublich interessante Lebenswege, eine sehr, sehr interessante Männerfreundschaft. Können Sie die französische Regisseurin Danielle Thompson verstehen, dass sie daraus jetzt diesen Film gemacht hat? Das kann man verstehen, ja, dass sie das gemacht hat. Cézanne-Filme sind immer sehr schwierig, weil das, was Zola selber an Cézanne nicht begriffen hat, ist, dass Cézanne nicht mit seinem Temperament sozusagen die Natur neu gefasst hat, sondern Cézanne hat versucht, in der Krise um 1871 herum sein Temperament zu überwinden, zu bändigen, zu fassen. Und das ist Zola sehr, sehr fremd gewesen. Zola ist auch als Schriftsteller ein Schriftsteller gewesen, der seiner Zeit gemäß eigentlich das moderne Lebensgefühl zu artikulieren versuchte, mit all seinen Schatten und seinen Lichtzeiten, während Cézanne mit seinem geradezu überschäumenden Temperament sich zu fassen suchte und jene eigentümliche Festigkeit eigentlich in seinen Bildern gemalt hat, die eine Art von Selbstüberwindung des Temperaments gewesen ist. Und das ist Zola sehr fremd gewesen. Der Kunstwissenschaftler Robert Kudielka über die Künstlerfreundschaft zwischen Cézanne und Zola. Und die ist eben Thema des Films Meine Zeit mit Cézanne. Der kommt heute in unsere Kinos. Ich danke Ihnen, Herr Kudielka, dass Sie hier im Studio waren. Ja, ich bedanke mich auch.